Das hatte er in seinem Aufnahmeantrag für die AfD verschwiegen. Kalbitz war für den Flügel der Macher, während Höcke das Gehirn war. Meutens Kalkül, ohne Kalbitz würde dem rechtsextremen Flügel das Genick gebrochen werden. Meuthen gelang es, im AfD-Bundesvorstand eine Mehrheit für ein Parteiausschlussverfahren gegen Höckes Vertrauten zu organisieren. Allerdings geschah etwas Unerwartetes. Hartwig wechselte die Seiten und schlug sich auf die Seite von Kalbitz. Gleichwohl konnte Meuthen den Ausschluss durchsetzen und Kalbitz scheiterte anschließend mit seiner Klage dagegen vor Gericht. Aber Meuthen hatte keine Machtbasis mehr. Höckes Anhänger schossen ihn sturmreif und Meuthen verließ im Januar 2022 genervt den Vorstand und die Partei. So nah wie Meuthen war kein AfD-Vorsitzender an die Entmachtung von Höcke gekommen. Doch der erholte sich von dem Schlag und kehrte als Sieger zurück in die Partei. Seit dem Weggang von Meuthen prägt er die AfD programmatisch und personell und hat aus der AfD die Partei Russlands und die Partei der Vertreibung gemacht. Markus Scheer, der Stratege gegen Höcke, verlässt die Partei. Nach Meuthen verließ auch ein Mann die AfD, der jahrelang versucht hatte, die Mehrheit von Höcke auf den Parteitagen zu brechen. Markus Scheer ist den wenigsten außerhalb der AfD bekannt. Er kommt aus Bochum und gehört zu den Erfindern des ersten bekannten digitalen Start-ups in Deutschland, des Computerspiels Moorhuhn. Nach einer Pleite musste er wegen Bilanzfälschung, Kreditbetrugs und Untreue ins Gefängnis. In der AfD fand Scheer ein neues Betätigungsfeld. Er organisierte auf Parteitagen Mehrheiten. Scheer steht nicht in der ersten Reihe, sondern im Maschinenraum der AfD. Gerade auf den volatilen Parteitagen der AfD ist die Organisation von Mehrheiten eine wichtige Kunst. Scheer beherrschte sie. In der AfD gilt, das Wichtigste sind die Aufstellungsparteitage für die Landtage, den Bundestag und das Europaparlament. Der, dem es gelingt, einen Listenplatz zu ergattern, bekommt Geld und Einfluss. Vor allem kann jeder Abgeordnete bis zu 10 Menschen versorgen, indem er sie direkt anstellt oder ihnen einen 400-Euro-Job besorgt. Ein gewonnenes Mandat ist gleichbedeutend mit einer Aufstiegschance oder einem Auskommen für viele Menschen aus dem AfD-Kosmos. Diese Perspektive ist Teil der Verhandlungsmasse. Die zukünftigen Mitarbeiter für die zukünftigen Mandatsträger stammen aus den Delegierten der Listenparteitage. Scheer hatte eine gewisse Meisterschaft darin errungen, diese zu bündeln und zu organisieren. Es geht häufig in der AfD um Posten, Einfluss und vor allem um Geld. Nicht umsonst wird die AfD auch innerhalb der Partei als Beutegemeinschaft bezeichnet. Politisch sah sich Scheer als Gegner von Höcke und seinen völkischen Freunden. Auch wenn er hin und wieder zu Kompromissen bereit war, um Pöstchen zu verteilen. Als Hartwig Meuthen im Kampf gegen den Flügel von der Fahne ging, sorgte Scheer dafür, dass dieser 2020 nicht mehr auf einem aussichtsreichen Listenplatz für den Bundestag kandidieren durfte. Hartwig wurde zeitweise abserviert. Aber Meuthens Sieg war nicht von langer Dauer. Nach seinem Abtritt verließ auch sein Helfer Scheer entnervt die Partei und gründete das Bündnis für Deutschland. Diese neue Organisation operiert allerdings unter der Wahrnehmungsgrenze. Hartwig hatte sich bis zu dem Treffen in Potsdam wieder erholt. Er wurde jetzt die rechte Hand der Parteivorsitzenden Alice Weidel. Nach Bekanntwerden der Recherche von Korrektiv zum Potsdamer Treffen entließ Weidel Hartwig jedoch.